ist eine Kifferbahn. Kann ich ein bisschen mehr Mikromonitor haben? Das nächste Stück heißt... Hier ist noch eine Durchsage. Beate Winkens und Birgit Alt sollen zur Baubude kommen. Und wie gesagt, das nächste Stück heißt da so Maskerade.